1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kicks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kicks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kicks, 7, 8, gute Nacht. Raus sofort, sonst soll ich die Polizei! Ja, ja, deine Mutter, Alter! Leute, keiner verlässt den Club! Alle Hände gehen nach oben und wir fangen ganz langsam an zu klatschen! Und klatschen! Clap! Clap! Clap! Ja! Schneller! Clap! Clap! Wo ist die Bassdrum? Clap! Clap! Hier ist die Bassdrum! Und so langsam wird uns warm! Was ist das? Ja, ja, ja, was ist los? Wir brauchen Bass! Was ist los? Was ist das?